Ansonsten dachten wir uns, sammeln wir jetzt einfach die berühmten ersten Fragen, ja, zu den Einschätzungen, die hier vorne gehört werden konnten. Und auch Verständnisfragen natürlich, zum Beispiel hätte ich gleich eine, ich weiß nicht, ob allen klar ist, wer Rushdie war, Salman Rushdie, ob diese Episode noch bekannt ist, die vorher nur am Namen erwähnt wurde, solche Fragen, dass wir die jetzt erst klären und auch gleichzeitig vielleicht schon zu blöcken versuchen, diese Fragen zu bündeln, also zu blöcken bündeln, diese Fragenblöcke, vielleicht drei oder so thematisch dann jeweils vielleicht von den Referenten beantwortet werden, also von den beiden. Beantwortet werden. So ist vielleicht am besten die Vorgehensweise. Wobei das dann sicherlich eine lockere Diskussion im Raum selbst übergehen kann. Das muss also nicht dann immer über die Referenten laufen, so referentenzentriert sein. Aber dass wir vielleicht damit beginnen, jetzt einfach Fragen oder auch Einwürfe zu sammeln. Erstmal vielleicht die Fragen, die da sind. Können ja auch kritische Fragen und so erstmal sein. Dann sammle ich mal. Hat sich schon jemand gemeldet eben? Ich glaube, ich würde mal fragen. Ich weiß nicht, also du zuerst, ja. Gut, dann. Du warst der Erste, der... Ja, ich habe keine Frage. Ich möchte den Redebeitrag lassen. Ob das jetzt an dieser Stelle angebracht ist, also ja, dann würde ich sagen, warte bitte noch etwas, bis noch Fragen in dem Sinne sich gesammelt haben. Wenn nicht, dann klar bist du dran. Ich weiß, du hattest das gerade eben schon angesprochen, also die letzte oder vorletzte Krise, die du gemeint hattest, die kannte ich nicht. Kannst du dazu vielleicht noch mal kurz was sagen? Rushdie war ein indischer Schriftsteller, die safranische Verse geschrieben hat und eigentlich war seit 2 Jahren nach Buch überhaupt herausgegeben worden. Khomeini ihn einmal, als der Krieg vorbei war im Iran, ihn einmal hat er gesagt, ja, Fatwa gegen diese Rushdie, weil er Mohammed, wie sagt man, beleidigt hat in seinem Buch und er muss ermordet werden und hatte auch ein Kopfgeld eingesetzt und wer Muslim in dieser Welt kann, bitte Rushdie soll umbringen und daraufhin gab es ein sehr, sehr große Proteste überall und, zum Beispiel Deutschland damals hat die Goethe-Institut geschlossen und nicht nur Deutschland, sondern auch die anderen Länder waren alle paff. Also sie haben nicht mit so einer Dimension der Terror sich ausgerechnet haben, dass ein Führer eines Landes in einmal tot einen Schriftsteller verlangt hat und Kopf der Mann verlangt hat. Und diese Affäre war. Aber das Buch war 2 Jahre auf dem Markt. Ne? Und wie Salman Rushdie gesagt hat, er weiß genau, dass Khomeini nicht das Buch gelesen hat. Er weiß überhaupt nicht, worum es ging. Und das stimmt auch. Glaube ich nicht. Vielleicht wäre es noch interessant, den Zusammenhang, also wenn man danach fragt, wer Salman Rushdie ist, wäre es vielleicht auch dann interessant, was eigentlich eine Fatwa ist. Das ist ja nicht nur ein bloßer Hinweis darauf, dass man eventuell als Gläubiger, dass das ein Ungläubiger ist, den man vielleicht ermorden sollte, sondern das ist schon eine Art Gesetzmäßigkeit. So. Ja, also nach Gesetz Islam, erstmal Salman Rushdie selbst Muslime ist, ne? Und kommt aus einer muslimischen Familie aus Indien. Und seit Jahren bin ich mal in England gelebt und das war ja im Islam so, wenn jemand Mohammed, der Prophet, beleidigt oder kann ein Ayatollah seinen Tod verlangen, ne? Oder Mufti oder Imam oder was auch immer, dann ist es sehr, sehr also harmloser Gesetz, ne? Wenn du als Muslim gegen deinen Prophet im Islam redest und zum Beispiel, ich sage einfach ein Beispiel, ihr kennt bestimmt diese Ex-Muslime zentral, ja, so, die Frau Mina Ahadi, die von Arbeiterkommunistische Partei ist, hat sie eine dieses begründet, diese Initiative gerufen. Wir sind Ex-Muslime. Ich verstehe, was Frau Mina Ahadi damit erreichen möchte. Sie wollte eine Provokation. Sie wollte die Welt und die westliche Welt sagen, erstmal eine Protest gegen die westliche Behörden. Zum Beispiel, ich bin in eine muslimische Familie aufgewachsen, bin ich automatisch hier in Deutschland als Muslim angesehen. Ne? Und in der Statistik wird Fatih Naqib-Zadeh auch als Muslim. Man sagt, 3 Millionen Muslimen leben zum Beispiel hier in Deutschland. Bin ich automatisch in dieser Statistik? Und sie wollte erstmal sagen, nein, so ist es nicht. Erstmal, alle diejenigen, die aus muslimischen Ländern kommen, sie sind nicht automatisch Muslim. Zweitens, okay, wenn ihr uns als Statistik als Muslim seht, dann sind wir Ex-Muslime. Wollte dieser im West eine Provokation machen, die sie auch geschafft hat, diese Provokation, sehr schön gemacht hat und unterstütze ich auch diese Ex-Muslime und so weiter. Weil, und dann wurde gegen sie Mordruf gerufen, weil Muslime dürfen nicht Politik beschimpfen. Muslime dürfen nicht aus ihrer Religion zu anderen Religionen gehen. Dürfen nicht. Und aus diesem Grund ist Mina Ahadi jetzt seitdem ist es auch unter Wachschutz. Wenn wir nicht fragen, dann gut dann. Ich hatte eine Frage zum Verhältnis der staatlichen Souveränität im Iran zur Bildung eines Gegensouveräns durch eine, wie auch immer, geartete Freiheitsbewegung, ob die nun hauptsächlich proletarisch ist oder eben nicht, sei ja mal dahingestellt. Denn im Iran gibt es ja eigentlich gar keinen Souverän in der Form eines staatlichen Gewaltmonopoles, da ja beispielsweise die Revolutionsgardisten oder die Bashar-Milizen vollkommen unabhängig von einem verbindlichen Grundgesetz, an das sie gebunden sind, agieren können. Die sind ja durch keinerlei Recht eingeschränkt, als durch das Recht der Scharia, das durch keine weltliche Autorität eben gesichert werden kann, als durch die Gemeinschaft der Gläubigen insgesamt. Also nicht durch ein Gewaltmonopol, sondern nur durch diese diffuse Racket-Struktur, die sich, also diese Bandenstruktur, die sich als Gemeinschaft der Gläubigen eben darstellt. Und die Frage, die mir sich jetzt stellt, ist, eigentlich, ob es überhaupt möglich ist, das als Gegensouverän zu bezeichnen, wo eigentlich gar kein Souverän da ist, sondern nur eben eine Gemeinschaft der Gläubigen. Und ob nicht eigentlich eine Souveränität im westlichen Sinne erstmal wünschenswert wäre für den Iran. Ein verbindliches Grundgesetz, ein Gewaltmonopol, das an sein eigenes Gesetz gebunden ist und ein Staat, der eben nicht seine eigenen Gesetze übertreten kann. Ich glaube, man sollte auseinanderhalten zunächst mal die Begriffe Staat und Souverän und Rechtsstaat. Ein Souverän, gibt es im Iran schon. Meines Erachtens, ich bin da auch in einer Diskussion mit Jochen Brun, wo wir uns langsam in enger werdenden Zirkeln um diese Frage bewegen, wenn ich den Eindruck, wenn der Eindruck richtig ist. Ich denke, der Rabar, der oberste Rechtsgelehrte, wie es im Deutschen heißt, der Wali Faqih, ist der Souverän. Und die ihm, ich mache es mal ganz schematisch, die ihm unterstellten, aber nicht in den Staat inkorporierten Gewaltapparate, unter anderem die Pasdaran und die basidischen Milizen, sind Jochen Brun hat die Augen verdreht, als ich das gesagt habe, so ein Parallelstaat, der zusammen mit der Einrichtung dieses obersten Rechtsgelehrten und des Wächterrates eine in gewisser Weise in den Gesetzesstaat den Souverän von Verfassungswegen mit hineinnimmt. Das ist nach der Theorie des bürgerlichen Rechtsstaats ein Unding, denn der Souverän verschwindet ja hinter dem von ihm gesetzten Recht. Das tut er aber nicht immer. Also man muss sich ja nur das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland anschauen. Da gibt es ja ganz ähnliche Züge. Also das Verhältnis von Souverän, der im Ausnahmezustand als Souverän erscheint und im Normalzustand sich hinter dem Rechtsstaat verschwindet, das Verhältnis ist meines Erachtens schon lange nicht mehr so diachron, so zeitlich auseinandertretend, sondern wächst im 20. Jahrhundert zunehmend zusammen. Es gibt meines Erachtens in der iranischen Verfassung ein Element des perpetuierten Ausnahmezustands, der neben dem regulären Staat mit seiner Regierung tritt, diesen durchdringt und im Zweifelsfall über ihn überwiegt, der also ständig in den Staat eingreift. Ich weiß nicht, ob man das als Doppelstaatlichkeit bezeichnen kann, wie ich das wohl mal gemacht habe. Das ist auch so ein Punkt, wo Jochen Bruhn die Augen verdreht hat. Also kurz gefasst, ich bin der Ansicht, es gibt sehr wohl eine Souveränität im Iran. Der Iran ist ein moderner Staat und nicht etwas Vorstaatliches, nicht etwas Vorbürgerliches. Sowas gibt es heute nicht mehr. Wir reden von derselben Welt, in der wir leben. Sehr wohl. Also man sieht, das ist sehr, sehr falsch, wenn man denkt, das ist keine moderne Stadt. Das ist ein sehr moderner Staat. Ich will was über Ali Shariati hier in diesem Moment sagen, weil über Frauen, Rolle der Frau im Islam. Also ich muss sagen, im Islam, ich muss immer aufstehen, wenn ich rede. Und ich möchte gerne alle sehen. Das ist mir sehr wichtig jetzt in diesem Moment, das zu erzählen, weil im Islam war und ist immer ein Problem, die Rolle der Frau. Die Rolle der Frau war von Anfang an, wo Muhammad sich als Prophet genannt hat, bis heute, die wir hier stehen, ist eine der Probleme dieser Religion. Und deswegen hat Ali Shariati, die im 60er Jahre im Iran, hat ein Buch geschrieben. Alle Mullahs, sehr viele Islamisten, haben immer Bücher geschrieben über die Rolle der Frau im Islam. Ali Shariati finde ich großartig in seinem Buch Fatima ist Fatima, in Punkt gebracht, wenn wir ein islamisches Land haben wollen, die Rolle der Frau ist in diesem islamischen Land ist es ein Problem. Wir sind jetzt in einem modernen Land, leben wir im Iran, in einem modernes Land, wo die Familie kann nicht ohne die Hilfe der Frau funktionieren können. Also im Staat zu leben und der Mann nur Geld holt und Geld schafft und die Frau nur am Herd bleibt. Entschuldigung, ich muss das nur sagen, damit es klar wird, dass wir wirklich mit einer sehr modernen Stadt hier treffen sind. Und dann hat er im Parallel gegen Ali Shariati hat ein Mullah ein Buch geschrieben, die immer diese traditionelle Frau für Islam gewollt hat. Ayatollah Mutahhari ein Buch geschrieben namens Zan, also die Frau, und gesagt, nein, die Rolle der Frau ist das am der Herd und sie muss nur Kinder sorgen. Ali Shariati im Gegenteil hat die Probleme gesehen, hat gesagt, nein, wir leben in einem modernen Land, wir brauchen eine Frau, die in einer Stadt auch neben dem Mann genau das, was jetzt im Gottesstaat stattfindet. Und zwar, dass eine Frau, Sie wissen, ich weiß nicht, ob Sie wissen oder nicht, aber im Grundgesetz Iran ist die Frau der Mittelpunkt der Familie und nicht der Mann. Also die Frau ist eine Institution der Staat. Die Frau soll arbeiten gehen, genauso wie der Mann, aber entrechtet. Je mehr diese Frau innerhalb der Gesellschaft arbeitet, desto mehr wird entrechteter. Das ist der Punkt. Im Gegenteil zu einem Rechtsstaat, wo die je mehr Frau innerhalb der Gesellschaft gearbeitet hat, mehr Rechte im Gunste der Frau geändert und reformiert worden im Iran. Und Ali Shariati schreibt in seinem Buch, die Rolle der Frau soll zusammenpassen zu dem modernen Staat oder zu einem modernes Land, das auch arbeitet, aber als Soldatin des Gottes und nicht als irgendeine Bürger, die ist in einem Rechtsstaat. Und deswegen die Rolle der Frau, warum die Frau ist und heute in Europa sehr viele Frauen, die man sieht, dass sehr muslimisch sind, aber sie können sehr viele Sprachen, sie wollen Ärztin werden, sie wollen Anwältin werden und sie sind moderne Frauen in dem Sinne. Und, aber sie wollen auch gleichzeitig islamisch bleiben und die Scharia haben sie anerkennen. Und Scharia anerkennen heißt das Entrechtung der Frau. Aber trotzdem, also muslimische Frau ist das so. Und deswegen ist das eine, weil der Rolle der Frau ist es in einem modernen Staat sehr für eine große Bedeutung. Und die muslimische Frau ist ein Teil der islamischen und von Anfang an, als Khomeini an der Macht kam, war als Polizistin gearbeitet und wir wissen die Geschlechtertrennung im Iran und das heißt, 60% der Studentinnen im Iran sind Frauen, weil dieser moderne Staat verlangt nach Frauen. Wenn Geschlechtertrennung wird, dann heißt das, die Frau soll zu einer Ärztin gehen. Die Frau soll zu einer, was weiß ich, Beamtin gehen und so weiter und so fort. Und deswegen braucht dieser moderne Staat ein modernes Konzept, wo die Frau im Gesetz und innerhalb der Gesellschaft eine Rolle spielt, eine starke Rolle. Entschuldigung.